WDR 5. Neugier genügt. Das riesige Brasilien hing vor nicht gar zu langer Zeit noch am Tropf von Portugal, der alten Kolonialmacht. Heute denken viele Brasilianer, Portugal? Was denn das für ein Zwerg? Hochverschuldet. Liegt doch in diesem kleinen Kontinent namens Europa, der uns auch nicht mehr interessiert. Brasilien spielt wirtschaftlich längst in einer anderen Liga, produziert Wachstumsraten, die international neidisch machen. Und wer so in der Blüte steht, der traut sich natürlich auch zu, Großprojekte zu stemmen. Fußball-WM, Olympische Spiele und zum Beispiel das drittgrößte Wasserkraftwerk der Welt. Das soll im Amazonasgebiet entstehen und bringt Umweltschützer und Menschenrechtler gleichermaßen auf die Palme. Carsten Upadeck über den Megadamm im Lebensraum von Ureinwohnern. In einer Hütte im Amazonasdorf Paquissamba sind Frauen und Männer aus den umliegenden Indianerdörfern zusammengekommen. José Ney, jünger als die meisten anderen, steht auf. Gerade erst wurde er zu einem der Sprecher seines Dorfes ernannt. Seinen dunklen, muskulösen Oberkörper ziert nur ein Amulett. Das Gesicht hat er mit roter Farbe eingerieben. Uruku, Kriegsbemalung. Wir sind im Krieg. Wir müssen kämpfen bis zum Ende. Zur Not bis zum Tod. Wir verteidigen das Leben unseres Volkes. Unser Überleben hängt davon ab, dass die Tiere und Pflanzen im Amazonas überleben. Die anderen vom Volk der Juruna gucken düster auf den staubtrockenen Boden. Der Gegner in diesem Kampf, das ist ein Multimilliardenkonsortium. Hier am Fluss Xingu soll das drittgrößte Wasserkraftwerk der Welt entstehen. Die Generatoren von Belo Monte, auf Deutsch Schöner Berg, haben eine Leistung wie 11 Atomkraftwerke. Dieser Gegner ist nicht mit Pfeil und Bogen zu bekämpfen. Die Legende besagt, dass der Fluss selbst die Juruna erschaffen hat. Einst waren sie hier der mächtigste Stamm. Dann kamen die Weißen und rotteten sie fast aus. Heute zählt der Stamm wieder 350 Mitglieder. 60 leben hier in der großen Schleife des Xingu. Bis zur nächsten Stadt ist es weit. Die Juruna haben zwar Radio und eine Satellitenschüssel, leben aber von Jagd, Feldanbau und Fischfang. Ihr Anführer ist Osimar Juruna. Der Wald und der Fluss sind unser Leben. Sie sind für uns wie Mutter und Vater. Ohne Wasser und die Früchte des Waldes können wir nicht überleben. Sie geben uns alles, was wir brauchen. Die Sorgen der Indigenen teilt Sonja Magalhães. Sie ist Anthropologin und Professorin in der 800 Kilometer entfernten Landeshauptstadt Belém. An diesem Tag ist Sonja Magalhães im Dorf Paquissamba, weil sie befürchtet, dass sich viele Indigene gar nicht vorstellen können, was der Bau eines Großkraftwerkes für sie bedeutet. Das ganze Leben der Indianer wird sich total verändern. Und das in einer sehr kurzen Zeit und in einer sehr brutalen Art und Weise. Wenige Wochen vorher hat die Umweltbehörde die Bauerlaubnis für Belo Monte erteilt. Und das, obwohl Umweltauflagen nur zum Teil erfüllt sind. Dennoch rollen nun die dicken Baumaschinen an. Es kommen Ingenieure, Vermesser und Glücksritter auf Jobsuche. Vor den versammelten Indigenen wirft Sonja Magalhães eine Karte des Xingu mit einem schwachen Beamer an die Holzwand. Darauf ist die 6 Kilometer breite Hauptstaumauer Pimenteu eingezeichnet. Dahinter der Stausee, in dem Regenwald, Farmen und ein Teil der Stadt Altamira versinken werden. Davor die 100 Kilometer lange Flussschleife des Xingu, an der die Juruna leben. Die Wassermenge wird drastisch sinken. In Zukunft wird der Wasserdruck auf 20% der Menge reduziert, die wir in einem trockenen Sommer hatten. Der Grundwasserspiegel, Fische und andere Wassertiere, die Pflanzenwelt, alles wird sich ändern. Die Betreiber des Kraftwerks versichern, das Wasser werde ausreichen, um die Lebensbedingungen der Indigenen zu bewahren. Die Alten in Paquissamba aber können sich nicht erinnern, dass der Fluss jemals so wenig Wasser geführt hätte. José Ney, der junge Indianer mit der Kriegsbemalung, tritt vor. Wenn es zu diesem Staudamm kommt, wird der Fluss austrocknen. Wir werden kein Wasser zum Trinken haben. Wie sollen wir von hier nach Altamira kommen? Das ist das Ende unserer Kultur. In Altamira, der Provinzhauptstadt, versammelt sich der Widerstand. Sonia Magalhães genießt auf der Bootsfahrt dorthin die ganze Schönheit des Xingu. Der Fluss ist doppelt so breit wie der Rhein, aber flach. Hier lebt der vom Aussterben bedrohte blaue Papagei, der Arara Azul, zu dem viele Säugetiere, Reptilien und Schildkröten. Im Xingu wurden etwa viermal so viele Fischarten gezählt wie in ganz Europa. Die Artenvielfalt ist einzigartig. Alle unsere Experten, alle Biologen sind sich einig. Es gibt nicht genügend Untersuchungen, um sagen zu können, was tatsächlich durch die Veränderungen mit dem Xingu passieren wird. Sonia Magalhães selbst hat eine Studie initiiert, die für einiges Aufsehen gesorgt hat. Darin durchleuchten 40 renommierte Wissenschaftler das Umweltgutachten der Regierung. Ihr Fazit ist vernichtend. Methoden, Quellen und Planungen sind wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Vor der Stadt breitet sich der Xingu zur Größe eines Sees aus. An der Uferpromenade liegt der Bischofssitz, die Prelasia. Geschützt hinter hohen Mauern sitzt Bischof Erwin Kreutler, einer der größten Kritiker von Belumonte. Seit 1965 ist der Österreicher hier, seit 1980 Bischof der Diözese Xingu. Kreutler streitet nach dem Sturz der Militärregierung 1985 dafür, die Rechte der Indigenen in der neuen Verfassung zu verankern. Das macht ihm mächtige Feinde. Und damals haben die Leute zu mir gesagt, wir wollen keinen Schreibtischbischof. Wir wollen einen Bischof, der hinausgeht und auf seiner eigenen Haut spürt, was wir erleben. 1987 wird sein Auto frontal gerammt. Der Beifahrer stirbt. Kreutler überlebt den Mordanschlag schwer verletzt. Aber sein Ziel erreicht er. In der neuen Verfassung werden 1988 die Rechte der Indigenen verankert und der Staat wird verpflichtet, das Land der Indianer zu schützen. Mehrere Mitstreiter hat Kreutler im Kampf um Menschenrechte und Umweltschutz im Amazonasgebiet durch Attentate verloren. Seit 2006 steht er deshalb unter Polizeischutz. Für sein Engagement erhielt er 2010 den Alternativen Nobelpreis. Seit den Anfängen vor 30 Jahren kämpft Kreutler gegen das Vorhaben, hier ein Wasserkraftwerk zu bauen. Häufig stand das zur Diskussion, wurde aber nach heftigen Protesten nie realisiert. Doch dann wird Lula da Silva Präsident. Unter dem ehemaligen Gewerkschaftsführer steigt Brasilien zur siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt auf. Wirtschaftlich schneller wachsen nur China und Indien. Für sie liefert Brasilien die Rohstoffe. Stahl, Eisenerz und Aluminium. Früher hatte Lula die Bedenken der Umweltschützer geteilt. Jetzt wird das Wasserkraftwerk zu seinem Prestigeprojekt. Für Julio Barrios ist das nur richtig. Wir brauchen Energie. Und wir müssen die Energie nutzen, die wir haben, sagt er als Ingenieur im Bereich Energiegewinnung. Brasilien könnte sich weitgehend durch Wasserkraft mit Energie versorgen, nutzt aber weniger als ein Viertel des möglichen Potenzials. Es ist die günstigste Lösung, viel günstiger als Atomenergie, als Windenergie, als Solarenergie. Und wir haben die Technik. Um Strom aus Wind- oder Solarkraft zu gewinnen, würden mindestens noch 10 Jahre Forschung vergehen. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Solarzelle beträgt 20 Jahre. Die Haltbarkeit einer Wasserkraftanlage ewig. Damit argumentieren Befürworter der Wasserkraft sehr häufig. Lange Betriebsdauer, geringe Betriebskosten und hoher Wirkungsgrad bei der Energieumwandlung. Und damit wirbt auch Norte Energia, das Betreiberkonsortium des Staudamms Belumonte. Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss von Firmen unter Führung der staatlichen Energiegesellschaft Eletrobras. Dessen Hauptquartier in Altamira liegt an der Uferpromenade. Direktor João Pimentel wartet schon. Que os brasileiros todos Wir Brasilianer können kollektiven Selbstmord begehen und das Land den blauen Papageien und Jaguaren überlassen. Oder wir sorgen für eine nachhaltige Entwicklung unseres Landes. Die Auswirkungen des Baus können wir abmildern. Aber für unser Leben und Überleben haben wir ein Recht auf ausreichende Versorgung mit Strom. Denn Strom ist Komfort. Er führt den Besuch durch die Empfangshalle. Indios lachen auf Bildern von der Wand. Werbung für eine Kampagne gegen Malaria. Ein Modell von Belo Monte ist aufgebaut. Die eigentlich riesigen Staumauern verschwinden fast im satten Grün. Über die Jahre ist das Projekt neu konzipiert worden. Von ursprünglich 6 Staustufen ist noch eine übrig geblieben. Die Größe des vom künftigen Stausee überfluteten Gebietes wurde auf fast 1/3 reduziert, entspricht aber immer noch der Fläche des Bodensees. João Pimentel sieht für das Megaprojekt keine Alternative. Nach unserer Erwartung wird das brasilianische Bruttoinlandsprodukt in den nächsten 10 Jahren rund 4,5% pro Jahr wachsen. Dafür müssen wir jedes Jahr 5000 Megawatt mehr elektrische Energie bereitstellen. Was er nicht sagt, Modellrechnungen der unabhängigen Expertengruppe Paineo di Specialistes haben ergeben, dass die Turbinen nur 3 Monate im Jahr wirklich ausgelastet wären. Dann, wenn es ausreichend geregnet hat und der Xingu genügend Wasser führt. José Herrera, Ökonomieprofessor an der Universität Pará. Nicht mit eingerechnet wurde, was die sozialen und ökologischen Folgen kosten werden. Wenn wir das mit in Betracht ziehen, ist der Staudamm nicht mehr rentabel. Die Wissenschaftler vom Paineo di Specialistes werfen den Betreibern Taktik vor. Man investiert Milliarden öffentliches Geld in eine erste Staustufe und sagt dann, ohne die anderen 5 geht es nicht. Ökonom Ehera. Damit es sich für die Investoren lohnt, müsste man den gesamten Komplex bauen. Nur dann wird man das ganze Jahr Energie erzeugen können und es wird sich finanziell rentieren. Célio Beermann von der Universität São Paulo befürchtet weitere gravierende Auswirkungen für das Amazonasgebiet. Er ist einer der meist respektierten Energieexperten Brasiliens. Die Zukunft des Xingu sieht er als Produktionsstätte für Megawatts, um die großen Industrien mit Energie zu versorgen. Er schreibt, 4 der 6 energieintensivsten Industriesektoren dienen vorwiegend dem Export. Zellulose, Eisenlegierungen, Stahl, Aluminium. Und der Energiebedarf steigt. Die Produktion von Aluminium wird sich in den nächsten 10 Jahren verdoppeln. Die Produktion von Stahl verdreifachen, Zellulose um den Faktor 3 multiplizieren. Brasilien liefert dem Weltmarkt, was der fordert, seine Rohstoffe. Die wichtigsten Vorkommen liegen im Amazonasgebiet. Ihre Ausbeutung ist laut Beermann extrem umweltschädlich, schafft nur wenige Arbeitsplätze und verbraucht viel Energie. Um diese Energie zu erzeugen, ist das Mega-Wasserkraftwerk Belo Monte nur der erste Schritt, sagt Bischof Erwin Kreutler. Dann werden alle anderen 60 Kraftwerke, die für Amazonien geplant sind, werden kommen. Und damit ist Amazonien am Ende. Auch das Hauptargument für Wasserkraft gerät ins Wanken: ihre Umweltfreundlichkeit. Der US-Biologe Philip Fernside vom Amazonas-Institut hat vor kurzem belegt, dass Stauseen erheblich zum Treibhauseffekt beitragen. Unter Wasser verfaulen die nicht gefällten Wälder und das Wurzelwerk. Dadurch entsteht Methan, das ein Vielfaches stärker zum Treibhauseffekt beiträgt als Kohlendioxid. Die Seen geben die Gase an die Umwelt ab und die Turbinen beschleunigen diesen Prozess noch. Stauseen bezeichnet Fernside deshalb als Methanfabriken. Er hat errechnet, dass Belo Monte so umweltschädlich sein wird wie die 12 Millionen Einwohner Großstadt São Paulo. Der Indianerführer Fernando Juruna befürchtet weitere Auswirkungen. Besonders einen Anstieg der Malariaerkrankungen, da sich die Mücken in den Seen stark vermehren werden. Fernando war ein paar Wochen zuvor im Dorf Paquissamba als einer der Sprecher seines Dorfes. Hier in der Stadt Altamira studiert er Geographie. Ohne Körperbemalung unterscheidet er sich kaum von anderen Studenten. Wichtiger ist ihm aber sein Leben im Dorf. Wir spüren die Auswirkungen der Bauarbeiten schon jetzt. Wir leiden unter einer Invasion von Leuten, die ohne Autorisation in unser Dorf kommen. Wir können kaum noch ruhig schlafen. Wir Anführer sind besorgt um unsere Kultur. Und jeden Tag wird es schwerer. Fernando Juruna lädt für die folgende Woche in sein Dorf ein. Es liegt ein paar Kilometer entfernt an einer Zufahrtsstraße nach Altameda. Er erzählt, dass neben dem Schutzgebiet gerade ein Bordell aufgemacht hat. Ein gutes Geschäft. Immerhin werden in der Region tausende Arbeiter für den Bau erwartet. Schon jetzt zieht es viele Menschen nach Altameda. 3000 neue kommen jeden Tag. Vor dem Hauptquartier von Norte Energia stehen sie Schlange. Insgesamt rechnet die Regierung mit 100.000, von denen viele hier bleiben werden. Raquel Lopes befürchtet ein soziales Chaos. Als Professorin leitet sie Fortbildungsprogramme in Altameda. Die hier in Altamira entstehenden Jobs werden alle im Baubereich sein. Die Männer arbeiten in Schichten und bilden sich nicht weiter. Wenn die Bauarbeiten in maximal 10 Jahren abgeschlossen sind, werden sie ihre Jobs verlieren und keine Ausbildung haben, um auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Ein Protestmarsch zieht durch Altamira zum Hauptquartier von Norte Energia. Organisiert hat ihn die Sozialbewegung Lebender Xingu. Bei der kleinen Organisation bündelt sich der Widerstand gegen das Wasserkraftwerk. Besonders beklagen sie, dass es vor dem Baustart viele Bedingungen gab, kaum eine jedoch erfüllt ist. Stattdessen sind Schulen und Krankenhäuser stark überlastet. Die Zahl der Verbrechen ist um fast ein Drittel gestiegen, besonders die sexuellen Übergriffe. Trotzdem sind unter den Demonstranten keine Flussanwohner, keine Fischer, keine Indianer. Huiz Posachi von der Bewegung Lebender Xingu zieht eine düstere Bilanz. 90% der Leute hier leben in einfachsten Verhältnissen. Deshalb erweckt so eine große Investition Hoffnung. Alle mächtigen ökonomischen Gruppen sind auf Seiten der Konstruktion. Niemand klärt auf. Und wir haben kein Geld, um dem entgegenzuwirken. Es geht um viel Geld bei Belo Monte. In sehr kurzer Zeit. Umgerechnet 11 Milliarden Euro soll das Projekt mindestens kosten. Gewinnen würden die großen Baukonzerne und Zulieferer, wie die deutschen Firmen Voith und Siemens. Und es gewinnen die Politiker, die mit der Wirtschaft verquickt sind. Die Polizei des Bundesstaates Pará und der Stadt Altamira sind mit Millionen von Norte Energia neu ausgestattet worden. Und auch in den Indianerdörfern wird fast nur noch über Geld geredet, erzählt Fernando Juruna auf dem Weg zu seinem Dorf. Mas nenhum indígena vê a cor desse dinheiro. Nenhum indígena. É dinheiro virtual. Aber nicht ein einziger Indigener hat dieses Geld je gesehen. Nicht einer. Es ist virtuelles Geld, was niemand jemals berührt hat. Die Taktik von Norte Energia ist es, die Führer der Indianer gegen das Volk auszuspielen. Dorf gegen Dorf und uns zu kaufen. Im Dorf Boa Vista, zu Deutsch schöne Aussicht, stehen ein paar Männer an einem Ofen und rösten die zerriebenen Knollen der Maniokpflanze zu Farinha, Maniokmehl, das mit Bohnen und Reis gegessen wird. Dahinter führt ein Pfad in das Waldgebiet der Juruna. Am Ende des Weges ist eine Quelle zu einem kleinen See gestaut. Zahllose kleine Fische schwimmen im klaren Wasser. Umgeben ist die winzige Oase von Urwald. Sheila Juruna sieht ihrem kleinen Sohn beim Spielen zu. Die Geschichte von uns Juruna ist geprägt von Verlust und Leiden und immer verknüpft mit dem Wort Entwicklung. Wenn die Regierung heute von Entwicklung spricht, bedeutet das für mich Zerstörung und Tod. Wenn wir diesen Kampf verlieren, werden wir auch ganz viel von unserem Leben verlieren. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.